50 languages. 32. Im Restaurant 4. Im Restaurant 4. Einmal Pommes frites mit Ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup. Und zweimal mit Mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise. Und dreimal Bratwurst mit Senf. Und dreimal Bratwurst mit Senf. Was für Gemüse haben Sie? Was für Gemüse haben Sie? Haben Sie Bohnen? Haben Sie Bohnen? Haben Sie Blumenkohl? Haben Sie Blumenkohl? Ich esse gern Mais. Ich esse gern Mais. Ich esse gern Gurken. Ich esse gern Gurken. Ich esse gern Tomaten. Ich esse gern Tomaten. Essen Sie auch gern Lauch? Essen Sie auch gern Lauch? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Linsen? Essen Sie auch gern Linsen? Isst du auch gern Karotten? Isst du auch gern Karotten? Isst du auch gern Brokkoli? Isst du auch gern Brokkoli? Isst du auch gern Paprika? Isst du auch gern Paprika? Ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Oliven. Ich mag keine Oliven. Ich mag keine Pilze. Ich mag keine Pilze.